Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 30. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da ich mich letztens etwas ausführlicher als sonst zu Wort gemeldet habe, darf ich mich heute wieder kurz fassen und selbiges umstandslos meinen Studiogästen Dagmar Schwarz und Erhard Stöbe übergeben. Comenius. Auch auf den übrigen Wissenschaftsgebieten herrschte derselbe starrsinnige, intransigente Doktrinarismus. An den Universitäten wurde der Theolog auf die Dogmen vereidigt, der Jurist auf das Corpus Juris, der Philosoph auf den Aristoteles. Eine Gestalt, die des großen Pädagogen Comenius, sucht in dieser Zeit vergeblich ihresgleichen. Es klingt wie eine Rede aus einer anderen Welt, wenn erfordert, dass der Mensch sich nicht von fremder, sondern von eigener Vernunft leiten lassen solle. Dass er die Kenntnis der Dinge nicht aus den Büchern, sondern aus den Originalen schöpfen müsse. Aus dem Himmel, der Erde, den Eichen und Buchen, allen den Gegenständen, die ihm täglich leiblich vor Augen stehen. Dass immer zuvörderst die Sache zu kommen habe, und dann erst der Begriff, dass das A und O der Pädagogik nicht die Bibel sei, sondern die Natur. Sein Ideal war die Pansophia, eine Synthese aus Frömmigkeit und Naturkenntnis, die alle christlichen Sekten unter der freien Gläubigkeit wissender Humanität vereinigen sollte. Die Naturwissenschaft. Nur auf dem Felde der Naturforschung hat auch Deutschland Bedeutendes hervorgebracht. Der Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke erfand die Luftpumpe, das Manometer, die Elektrisiermaschine, das Wasserbarometer und wies nach, dass im luftleeren Raum das Feuer verlischt, Tiere nach kurzer Zeit sterben, der Schall sich nicht fortpflanzt, hingegen das Licht ungehindert weitergeleitet wird. Dem fränkischen Arzt Johann Rudolf Glauber gelang die Darstellung des Salmiaks und des schwefelsauen Natrons, das nach ihm Glaubersalz genannt wird und noch heute als Blutreinigungsmittel Verwendung findet. Auch sind beide dadurch bemerkenswert, dass sie sich dem Verständnis des Polaritätsphänomens näherten, indem Guericke zeigte, dass gleichnamig elektrisierte Körper sich abstoßen und Glauber den Begriff der chemischen Verwandtschaft aufstellte, die sich gerade bei verschiedenartigen Stoffen am stärksten äußert. Überhaupt lässt das 17. Jahrhundert schon in dieser seiner ersten Hälfte allenthalben erkennen, dass wir uns dem klassischen Zeitalter der Naturwissenschaften nähern. Die beiden bedeutendsten Forscher dieser Periode sind der Italiener Torricelli und der Engländer Boyle. Evangelista Torricelli bearbeitet mit großem Erfolg ein bis dahin noch wenig beachtetes Gebiet der Physik, die Dynamik der Flüssigkeiten, wobei er unter anderem das hochwichtige Gesetz entdeckte, dass ein Strahl, der aus einem gefüllten Behälter heraustritt, immer die Form der Parabel annimmt und eine Ausflussgeschwindigkeit besitzt, die der Quadratwurzel aus der Druckhöhe proportional ist. Robert Boyle, dem seine Landsleute den Beinamen The Great Experimenter verliehen, kann als der Begründer der modernen Chemie angesehen werden. Sein Hauptwerk, das Chemista Scepticus ist, wie schon der Titel andeutet, eine Ablehnung der bisherigen chemischen Methoden. Die Chemiker, sagte darin in der Vorrede, haben sich bisher durch enge Prinzipien leiten lassen, die der höheren Gesichtspunkte entbehrten. Sie erblickten ihre Aufgabe in der Bereitung von Heilmitteln und in der Verwandlung der Metalle. Ich habe versucht, die Chemie von einem ganz anderen Gesichtspunkte zu behandeln. nicht als Arzt, nicht als Alchemist, sondern als Naturphilosoph. Chemie ist für ihn Erkenntnis der Zusammensetzung der Körper. Er definierte zum ersten Mal mit voller Klarheit den Begriff des Elements, machte Untersuchungen über die Bestandteile der Luft und das Verhältnis zwischen Druck und Volumen bei Gasen und wies nach, dass beim Rosten der Metalle eine Gewichtszunahme stattfindet. Neben ihm wirkte William Harvey, der den doppelten Blutkreislauf entdeckte und den Satz aufstellte, Omne animal ex ovo. Auf dem Gebiet der praktischen Mechanik, des Schiffbaus, des Festungsbaus, des Kanalbaus exzellierte Holland, das überhaupt in jenem Zeitraum die wirtschaftliche und kulturelle Führung innehat. Die Vorherrschaft Hollands. Der kühne und opfervolle Kampf der Niederländer gegen die spanische Despotie hatte mit der vollen Anerkennung ihrer Unabhängigkeit geendet. Nun hatte dieses Volk endlich die Freiheit, seine ebenso bewundernswerten wie unsympathischen Gaben voll zu entfalten. Sie erinnern in ihrem harten und platten Materialismus, ihrem listigen und skrupellosen Erwerbsegoismus und ihrer turbulenten, verrotteten Oligarchie an die Phönizier. Sie verdankten ihre wirtschaftliche Übermacht ebenso wie diese dem Umstande, dass sie in der Entwicklung des merkantilen Denkens den anderen Völkern voraus waren. Und sie konnten ihre Vorherrschaft aus den gleichen Gründen nicht dauernd behaupten. Ihrem emsigen und zähen Ringen fehlte es an einer höheren Idee und daher an wirklicher Lebenskraft. Und außerdem waren sie an Kopfzahl viel zu gering, um auf die Länge die halbe Welt beherrschen und aussaugen zu können. Es war dasselbe Missverhältnis, das auch die schwedische Großmachtstellung zu einer Episode machte. Die nationale Basis war zu schmal. Die Kultur stand damals in Holland zweifellos auf einem höheren Niveau als im übrigen Europa. Die Universitäten genossen internationalen Ruf. Besonders Leiden galt als die hohe Schule der Sprachforschung, der Staatswissenschaften und der Naturkunde. In Holland lebten und wirkten Descartes und Spinoza, die berühmten Philologen Heinsius und Fossius, der große Rechtsphilosoph Grotius, von dem wir schon gehört haben, der Dichter Vonnegut, dessen Dramen in der ganzen Welt nachgeahmt wurden. Die Verlegerdynastie Elsevier beherrschte den Buchhandel Europas. Und die Elsevier-Drucke, Duodez-Ausgaben der Bibel, der Klassiker und der hervorragenden Zeitgenossen waren wegen ihrer erlesenen Schönheit und Korrektheit in jeder Bibliothek zu finden. Während sonst überall der Analphabetismus noch weit verbreitet war, konnte in Holland fast jedermann schreiben und lesen. Und holländische Bildung und Sitte waren so geschätzt, dass man in der höheren Gesellschaft nur für voll galt, wenn man von sich sagen konnte, man sei in Holland erzogen. Civilisé en Hollande. Die Kolonisationstätigkeit der Holländer setzt ungefähr gleichzeitig mit dem 9. Jahrhundert ein und erfüllt seine beiden ersten Drittel. Es gelang ihnen sehr schnell, in allen Weltteilen Fuß zu fassen. Sie besetzten an der Nordküste Südamerikas Guyana und gründeten in Nordamerika Neu-Amsterdam, das spätere New York. Noch nach Jahrhunderten galten die holländischen Familien, die Knickerbockers, dort als eine Art Aristokratie. Sie breiteten sich als Buren an der Südspitze Afrikas aus und importierten von dort den vorzüglichen Kapwein. Ein ganzer Weltteil trug ihren Namen. Neu-Holland, das spätere Australien, das Tasman zum ersten Mal umsegelte. Er drang aber nicht ins Innere und hielt die später Tasmanien genannte Insel für eine Halbinsel. Auch die Südspitze Amerikas wurde von ihnen zuerst betreten und nach der Geburtsstadt ihres Entdeckers Kap Horn genannt. Die größten Erwerbungen machten sie aber auf den Sunda-Inseln. Sumatra, Java, Borneo, Celebes, die Molukken gelangten in ihren Besitz. Sie dehnten sich auch auf Ceylon und in Hinterindien aus und gründeten schon 1610 ihren Hauptstützpunkt Batavia mit seinen prachtvollen Handelsgebäuden. Sie beherrschten den ganzen indischen Archipel. Sie besaßen sogar eine Zeit lang Brasilien. Sie haben aber niemals im eigentlichen Sinne kolonisiert, sondern überall bloß Handelsemporien angelegt, periphere Niederlassungen mit Forts und Faktoreien, die lediglich der wirtschaftlichen Ausbeutung des Landes und der Sicherung der Seelinien dienten. Und nirgends ist es ihnen gelungen, wirkliche Eroberungen zu machen, wofür, wie gesagt, ihre Bevölkerungsziffer zu niedrig war und sie auch als ein reines Kaufmannsvolk gar kein Interesse besaßen. Ihre Hauptausfuhrartikel waren kostbare Gewürze, Reis und Tee, an denen man sich in Europa nur langsam gewöhnte. Am englischen Hof tauchte er erst 1664 zum ersten Mal auf. Man fand ihn aber nicht sehr schmackhaft, denn er kam als Gemüse auf den Tisch. In Frankreich war er schon ein Menschenalter früher bekannt, doch hatte er auch dort gegen große Vorurteile zu kämpfen. Zudem wurde sein Konsum durch die Holländer selbst beschränkt, die im Besitze seines alleinigen Exports die Preise aufs Ausbeuterischste in die Höhe trieben. Dies war überhaupt ihr durchgängiges System, und sie schreckten dabei vor den infamsten Praktiken wie dem Verbrennen großer Pfeffer- und Muskatkulturen und dem Versenken ganzer Schiffsladungen nicht zurück. Auch ihre heimische Produktion beherrschte durch eine Reihe von Spezialitäten den europäischen Markt. Alle Welt bezog von ihnen die Tonpfeifen. Eine Fischerflotte von mehr als 2000 Fahrzeugen versorgte ganz Europa mit Heringen. Delft war der Hauptsitz der Fayence-Industrie. Von hier gingen die beliebten blau-weißen glasierten Krüge, Schüsseln und Essbestecke, Kacheln, Kamine und Nippesfiguren in alle Windrichtungen. Ein allgemein begehrter Artikel waren auch die Tulpenzwiebeln. Es wurde ein Sport und eine Wissenschaft, immer neue Farben, Formen und Muster dieser prächtigen Blume zu züchten. Riesige Tulpenkulturen bedeckten den holländischen Boden. Und es kam damals vor, dass von Liebhabern oder Spekulanten für eine einzige seltene Spielart der Preis eines Landguts bezahlt wurde. Leute, die rasch reich werden wollten, warfen sich nun auf den Terminhandel. Das heißt, sie verkauften kostbare Exemplare, die oft nur in der Fantasie existierten, auf Zeit, indem sie bloß die Differenz zwischen dem vereinbarten und dem am Verfallstag notierten Preis entrichteten. Die Holländer haben überhaupt den wenig ehrenvollen Ruhm, das moderne Börsenwesen mit allen seinen heutigen Manipulationen begründet zu haben. Der große Tulpenkrach vom Jahr 1637, der sich aus diesen Windgeschäften entwickelte, ist der erste Börsenkrach der Welt. Die Aktien ihrer Handelskompanien, besonders der ostindischen, die 1602, und der westindischen, die 1621 ins Leben gerufen wurde, waren die ersten börsenmäßig gehandelten Effekten. In kurzer Zeit stiegen die Kurse auf das Dreifache und die Dividenden bis zu 20% und darüber. Die weltbeherrschende Börse von Amsterdam wurde die hohe Schule des Os- und Bes-Spiels. Ferner waren die Holländer während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Zwischenhändler von ganz Europa. Ihre Handelsflotte war dreimal so groß wie die aller übrigen Staaten. Und obgleich, oder vielmehr weil die ganze Welt auf sie angewiesen war, entwickelte sich gegen sie ein allgemeiner, erbitterter Hass. Seltsam kontrastierend mit der überschwänglichen Bewunderung, die man ihren Sitten und Einrichtungen entgegenbrachte. Und gesteigert durch die brutale Hemmungslosigkeit, mit der sie überall in der Wahrung ihres Vorteils bis zum Äußersten gingen. Frei muss der Handel sein, überall, bis in die Hölle, lautete ihr höchster Glaubensartikel. Unter Handelsfreiheit verstanden sie aber nur Freiheit für sich selbst, das heißt rücksichtslos ausgenütztes Monopol. So war es auch gemeint, wenn Grotius in seinem berühmten völkerrechtlichen Werk Mare Liberum ausführte, Die Entdeckung fremder Länder gebe allein noch kein Recht auf ihren Besitz. Und das Meer entziehe sich seiner Natur nach überhaupt jeder Besitzergreifung. Es sei das Eigentum aller. Da das Meer sich aber tatsächlich im Besitz der Holländer befand, so war diese liberale Philosophie nichts als eine heuchlerische Maskierung ihres wirtschaftlichen Terrorismus. Durch ihn wurden die Vereinigten Staaten zum reichsten und blühendsten Land Europas. Es war so viel Geld vorhanden, dass der Zinsfuß nur 2-3% betrug. Aber obgleich das Volk sich natürlich in viel besseren Lebensumständen befand als anderwärts, so hatte doch den Hauptprofit eine verhältnismäßig kleine Oligarchie von harten und dicken Geldsäcken, die sogenannten Regentenfamilien, die das Land, da alle leitenden Stellen der Verwaltung, der Judikatur und den Kolonien aus ihnen besetzt wurden, fast absolutistisch beherrschten und auf den einfachen Mann, den Jan Hagel, ebenso geringschätzig herabblickten wie die Aristokratien der anderen Länder. Ihnen stand die Partei der Oranier gegenüber, die nach einem ungeschriebenen Gesetz die erbliche Statthalterwürde innehatten und eine legitime Monarchie anstrebten, aber dabei viel demokratischer dachten als die Hochmögenden und daher beim Volk sehr beliebt waren. Um sie scharten sich die großen militärischen und technischen Talente. In ihrem Stab befanden sich die ersten Strategen des Zeitalters. Sie erzogen eine Generation von Virtuosen des Festungskrieges, des Kaperkrieges, des Artilleriewesens, der Ingenieurkunst. Das von ihnen geschaffene Wassernetz, das ganz Holland überzog, galt für ein Weltwunder. Auch waren sie Meister der Diplomatie. Das niederländische Bilderbuch. Aber wenn man von der damaligen Kultur Hollands spricht, so denkt jedermann zuerst an die Malerei. Sie wurzelt in dem gesunden Tatsachensinn und vorurteilslosen Weitblick, den der weltumspannende Imperialismus dem ganzen Volke verlieh. Aber andererseits darf man sich nicht vorstellen, dass sie durch ein organisiertes und kunstbewusstes Mäzenatentum wesentlich gefördert wurde. Die Prosa und Trockenheit, Fantasiearmut und Herzensenge, die jedes Kaufmannsregime kennzeichnet, war auch die Signatur Hollands. Und das Milieu, in dem die Kunst aufgewachsen ist, hat ihr jenen Charakter von grandioser Alltäglichkeit aufgedrückt, der sie in den meisten ihrer Vertreter zu einem Phänomen zweiten Ranges macht. Wo sie sich zu überlebensgroßen, wahrhaft genialen Schöpfungen erhebt, hat sie es in bitterem Kampf gegen ihr Milieu getan. Die Langweiligkeit, Schwunglosigkeit und rechnerische Korrektheit nüchterner und ehrbarer Großkrämer, die sich alles recht ordentlich und stattlich wünscht, aber alles Überflüssige und Extravagante ängstlich vermeidet, zeigt sich am deutlichsten in dem öden Geschäftsstil der Architektur, zum Beispiel am Amsterdamer Rathaus, das lange Zeit für ein Meisterwerk der Baukunst galt. Franz Hals, Reusdahl, Rembrandt, um nur drei der bedeutendsten Künstler zu nennen, starben in Not. Und andererseits hat Belgien fast ebenso viele große Namen aufzuweisen wie Holland. In den meisten Kunstgeschichten werden diese beiden Länder in scharfer Trennung behandelt. Doch liegt dazu eigentlich kein zwingender Anlass vor. Zwar sagte schon Grotius, dem Norden und dem Süden sei nichts gemeinsam als der Hass gegen die Spanier, aber es verhielt sich fast umgekehrt. Denn gerade die Ungleichheit des Hasses gegen Spanien, der im Süden viel schwächer war als im Norden, führte zur Teilung in die spanischen Niederlande, die unter habsburgischer Herrschaft blieben und ungefähr dem heutigen Belgien entsprachen, und in die republikanische Vereinigung der nördlichen Provinzen, während im Übrigen die Bevölkerung beider Gebiete eine große Ähnlichkeit zeigt. Die nördliche Hälfte Belgiens ist von den Flamen bewohnt, die mit den Holländern in Sprache und Abstammung, Charakter und Lebensauffassung fast vollständig übereinstimmen. Und in der Tat, Was ist zum Beispiel an den Belgern Jordens, Brouwer, Tenier, Snijders nicht holländisch? Die südliche Hälfte ist allerdings von den französisch sprechenden romanischen Wallonen bevölkert, die aber auf die Kunst und Kultur des Landes keinen nennenswerten Einfluss ausgeübt haben. Nur in einem Punkt unterscheidet sich auch der nördliche Teil Belgiens sehr wesentlich von Holland. Er ist durchwegs katholisch. Dies ist aber eher ein kunstförderndes Moment gewesen. Während der holländische Calvinismus mit seiner puritanischen Prüderie und seiner fast mosaischen Bildlosigkeit des Kultus die Malerei der großen Stoffe beraubte, wodurch sie auf Porträt, Sittenbild und Naturstudie beschränkt ein genrehaftes Gepräge erhielt. Wie sehr der philiströse Geist in den Publikumsbedürfnissen vorherrschte, zeigt sich daran, dass man selbst historischen Kompositionen, zu denen doch die Vergangenheit des Landes dringend aufgefordert hätte, nur wenig Interesse entgegenbrachte. Die Kunst Hollands ist rein bürgerlich. Der Bürger will in erster Linie sich selbst gemalt sehen, sich und was ihm das Leben lebenswert macht, seine Familie, seine Geschäfte, seine Festlichkeiten, seine Genüsse. Also Einzelporträts und Gruppenbilder, auf denen die ganze Verwandtschaft halb schüchtern, halb patzig Modell steht. Schützenstücke, auf denen der Spießer Soldat spielt. Gravitätische Ratskollegien, Vereinssitzungen, Bankette. Protzige Interieurs und verführerisches Stilleben mit gemütlichem Hausrat, bunten Topfpflanzen, kostbarem Tafelgeschirr, Weinflaschen, Fischen, Schinken, Wildbret und all den übrigen Dingen, womit dieses Volk von fetten Schlemmern sich das Dasein schmackhaft zu machen wusste. Außer diesen Gegenständen, die sich alle auf der Verlängerungslinie seiner eigenen Persönlichkeit befinden, pflegt den Bürger nur noch die Anekdote zu interessieren. Saftig erzählte Familienszenen, Raufereien, Sportberichte, rührende, komische oder schauerliche Charaktergemälde, alles nachdrücklich auf die Pointe gestellt, die man möglichst breit und deutlich ablesen will. Daher kommt es denn auch, dass in Holland jene Maler den größten Publikumserfolg hatten, die fleißig und banal genug waren, ihre Produktion auf einen einzigen Artikel einzustellen. Paul Potter war Spezialist für Rinder, Philipp Swauermann für Schimmel, Melchior Dondekoeter für Geflügel, Willem van der Velde für Schiffe, Jan von Huysum für Blumen, Abraham von Becheren für Austern, Hummer, Früchte, Peter Klees für feines Silberzeug. Kurz, die ganze niederländische Pinselkunst ist, einige wenige von niemand verstandene Große ausgenommen, ein einziger großer Hausschatz und Bilderbogen, ein Unterhaltungsbuch und Familienalbum. Dagmar, vielen herzlichen Dank zunächst fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell einen besonderen Bezug persönlich? Ja, ich mag ihn sehr und finde, er war ein sehr humorvoller, tiefer Schriftsteller, beides. Und leider ist er auch einen unnatürlichen Todes gestorben, wie viele aus seiner Generation. Was mich sehr traurig macht, wenn ich den Namen höre. Aber ich bin natürlich froh, dass er das alles geschrieben hat und dass ja, wir vieles von ihm haben. Und wie ist es dir bei dieser Begegnung mit diesem Text jetzt gegangen? Also zuerst habe ich dich verflucht. Weil ich mir dachte, das kann ich überhaupt nie. Weil es natürlich doch ein sehr, nicht einmal trocken, der schreibt nicht trocken, weil er sehr ja, humorvoll, gescheit, auch eine andere Sicht als normale Geschichtsbücher. Aber es sind sehr lange Sätze, also wo man, wenn man ein bisschen den Faden verliert, einfach rausschleudert wie aus einer Kurve. Und wie ich dir ja schon vorher gesagt habe, ich habe lieber dramatische oder lustige Texte, wo man mit dem Gefühl positiv oder negativ oder lachend oder weinend reingehen kann. Und hier kann man eigentlich, muss man so nur mit dem Kopf reingehen, nicht? Mit der Konzentration. Und ja, aber ich freue mich, dass ich es gelesen habe. Es hat mir dann Spaß gemacht. Ich hoffe, es sind Zuhörer auch, aber gut. Du hast bei der Vorbesprechung, hast du gemeint, diese Geschichte mit dem Tulpenbörsenkrach käme dir seltsam vor und wie das funktioniert hätte, dieser Handel mit nicht vorhandenen Produkten. Ja, na gut, erstens hast du mir es dann sehr gut erklärt. Ich habe es dann auch verstanden in der heutigen Zeit, was mich wirklich erschüttert, ist, dass es schon zu der Zeit 1600, aber dass man damals schon gesehen hat, wie gefährlich dieses Spiel der Spekulation ist. Und noch dazu Friedel hat das geschrieben zwischen den zwei Kriegen. Und die Menschheit lernt nichts. Also das erschüttert, das habe ich dir vorher gesagt, das erschüttert mich so. Natürlich weiß man das, aber durch dieses Lesen und mich damit beschäftigen, ist es auch noch so deutlich geworden. Aber Tulpenzwiebel, ja, das ist ja etwas, was man in die Hand nehmen kann auch. Heutzutage sind ja Geschäfte, wo mit Geld und mit Werten, die sowieso fiktiv sind, ja. Und dass man das weiter tut, aber wahrscheinlich, es gibt so viel, ich bin kein Spieler, also ich habe dafür überhaupt kein Verständnis und wenn, soll ich mein eigenes Geld verspielen, aber nicht das anderer Leute. Die Mythologie des Alltags. Aber andererseits ist die holländische Genremalerei von einer verschwenderischen Vielfältigkeit und Fülle, lapidaren Sachlichkeit und Unbeteiligtheit, großartigen Rohheit und selbstverständlichen Nacktheit, schäumenden Kraft und schwellenden Fruchtbarkeit, wie sie sonst nur die Natur besitzt. Was ausschließlich geschildert, aber mit einem wahren Heißhunger, einer wilden, kochenden Gier geschildert wird, ist das Leben sans phrase, ohne Beschönigung, ohne Moral, ohne Auswahl, ohne Sinninterpolation, das Leben als Selbstzweck, ein kurzer, selbstgenießerischer Augenblick aufzischender, hemmungsloser Vitalität. Kunst hat immer die unwiderstehliche Tendenz zur Potenzierung der Wirklichkeit, zur Ideologie in irgendeinem Sinne. Aber diese Holländer befanden sich in einer sehr unglücklichen Situation. Der konventionelle Idealismus der Vergangenheit, die italienische Tradition, war ihnen im Innersten zuwider und einen neuen eigenen Idealismus aus ihrer Zeit und ihrem Volke hervorzubringen, war ihnen in einer Kulturwelt, deren Protagonisten der Pfaffe und der Krämer waren, gänzlich unmöglich gemacht. So blieb nur das Ventil eines ins Dämonische gesteigerten Naturalismus. Auf diesem Wege kamen sie dazu, den Ewigkeitszug im Niedrigsten, die Symbolik im Trivialsten, das Göttliche im Gemeinen zu entdecken. Sie bewiesen, dass der Mensch auch heroisch fressen, saufen, kotzen, unter die Röcke greifen kann, wenn nämlich gezeigt wird, dass hinter alledem geheimnisvoll und majestätisch die schöpferische Natur thront. Indem sie das Dasein in seiner vollen, überwältigenden Lebensgröße wiedergaben, haben sie das Wunder zu Wege gebracht, eine Art Mythologie des Alltags zu schaffen. Rembrandt. In einsamer Superiorität ragt aus ihrer emsigen, lärmenden Schar ein Riese hervor, ihren zur Erde gesenkten Blicken entzogen, Rembrandt. Wie Shakespeare und Michelangelo in ihrem Zeitalter, so steht er in dem Seinen, als ein Exilierter und Fremder, dem alle ausweichen und den niemand wirklich kennt. Mit Michelangelo ist ihm die Zeitlosigkeit gemeinsam. Er gehört überall hin und nirgendhin, denn er hätte ebenso gut 100 Jahre früher leben können, als ein unverstanden schaffender Renaissance-Meister und ebenso gut 200 Jahre später als ein Führer des Impressionismus. Mit Shakespeare teilt er die Anonymität, denn er verschwindet völlig hinter seinem Lebenswerk, das in seiner Vieldeutigkeit und Gestaltenfülle das Antlitz seines Schöpfers undeutlich und unbestimmbar macht. Und mit beiden ist er aufs Tiefste verwandt durch die Kunst seiner letzten Lebensperiode, die sich völlig ins Transzendente verliert und geheimnisvolle Schöpfungen hervorbringt, auf die so grobe und banale Bezeichnungen wie Realismus und Idealismus nicht mehr passen. Die Kunst, um die er zuerst mühsam rang, mit der er auf der Höhe seines Schaffens souverän spielte, hat er am Ende seiner Erdenbahn völlig durchschaut, in ihrer Leere, ihrer Ohnmacht, ihrer Äußerlichkeit. Er weiß jetzt, dass sie nicht das Höchste ist, wie er sein Leben lang glaubte, und sie fällt von ihm ab, tieferen Platz machend, dass sich aber, weil es nicht mehr völlig irdisch ist, menschlichem Fassen entzieht. Rubens. Er ist daher ebenso wenig ein Ausdruck seiner Zeit gewesen wie Michelangelo und Shakespeare. Und wie wir damals die Rolle des Representative Man einem weit geringeren zuweisen mussten, nämlich das eine Mal Raphael, das andere Mal Bacon, so ist auch hier der Held der Zeit ein viel flacherer Meister gewesen. Peter Paul Rubens. In Rubens ist die trunkene Lebensfreude, die triumphierende Bejahung der strotzenden Gegenwart Farbe geworden. Sein Werk ist ein einziger großer Hymnus auf die gesunde Genusskraft, den stämmigen Materialismus des niederdeutschen Menschenschlags. Als Katholik und Flamme hat er den doppelten Sieg der Gegenreformation und des holländischen Handels in leuchtenden Tinten, groß ausladenden Kompositionen und olympischen Kraftgestalten koloriert und besungen. Der Mensch, wie er ihn sieht, ist eine Art Halbgott, auf die Erde herabgestiegen, um seine unversieglichen Kräfte spielen zu lassen, niemals krank, niemals müde, niemals melancholisch, auch im zerfleischendsten Kampfe heiter, noch als Lazarus ein Athlet, im Grunde ein prachtvolles Raubtier, das jagt, kämpft, frisst, sich begattet und eines Tages auf der Höhe seiner Kraft brüllend verreckt. Seine Weiber sind niemals Jungfrauen, ja nicht einmal Mütter, sondern fette, rosige Fleischstücke mit exemplarischen Becken, Busen und Hintern. Nur dazu da, um nach wildem Brunstkampf, der den Genuss nur erhöht, aufs Bett geschmissen zu werden. Eine massive Geilheit nach ausschweifender Lebensbetätigung in jeder Form ist das Grundpathos aller seiner Gemälde. Es ist, als läge um sie die süße duftende Brutwärme eines summenden Bienenstocks oder die riesige weiße Samenwolke eines leichenden Heringszugs. Auch in ihrer Form sind sie nur zur Erhöhung des Lebensprunks und der Daseinsfreude gedacht. Als farbenglühende Dekorationsstücke, geschmackvolle und fantasiereiche Prachttapeten. Im Übrigen ist sein Verhältnis zur antiken Vorstellungswelt, der er seine festlichsten Allegorien entlehnt, ein ganz kühles und akademisches. Sie sind sein Ausstattungsvokabular, nicht mehr. Man hat Rubens in den Zeitaltern wirtschaftlichen Aufschwungs immer sehr gefeiert. Aus seiner immer jubelnden, immer sinnenfreudigen Animalität spricht das gute Gewissen, das gute Geschäfte verleihen, spricht die Flachheit des Glücklichen, denn Rubens war zeit seines Lebens ein Liebling des Glücks und spricht vor allem jener tiefe Atheismus, der allmählich von Europa Besitz ergreift und zuletzt in Holland als dem vorgeschrittensten Lande sein Haupt erhebt. Rubens ist zweifellos einer der irreligiösesten Maler, die jemals den Pinsel geführt haben. Und darum wird er auch immer der Abgott aller jener bleiben, die Gott beschwerlich oder überflüssig finden. Aber jedes feinere Gefühl wird sich, wenn es ehrlich gegen sich selbst ist, bei aller Bewunderung für seine Maße, seine Farbengewalt und seine grandiose Gabe, die Hülle des Menschen zu erfassen, zu dem Geständnis zwingen müssen, dass er nichts gewesen ist als ein königlicher Tiermaler und Verherrlicher einer dampfenden Übergesundheit, die ebenso unwiderstehlich wie barbarisch ist. King Charles. Die Blüte Hollands war ebenso üppig wie kurz, denn es konnte auf die Dauer nicht ausbleiben, dass die wirklichen Großmächte diesen feisten Parvenu aus seiner unorganischen Vormachtstellung verdrängten. Vor allem England musste es sehr bald unerträglich finden, dass der ganze Nordseeverkehr und sogar sein eigener Handel sich in fremden Händen befand. Wir erinnern uns, dass dieses Land in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf allen Gebieten einen überraschend schnellen Aufschwung nahm und dass diesen Fortschritt auch die Regierung Jakobs I. nicht aufzuhalten vermochte, der, obgleich er einer der beschränktesten, ordinärsten und unfähigsten Menschen und überhaupt die Karikatur eines Königs war, von seinem Gottesgnadentum eine so extreme Auffassung hatte wie wenige seines Standes. Schon in seiner Thronrede sagte er: Gott hat Gewalt zu schaffen und zu vernichten, Leben und Tod zu geben, ihm gehorchen Seele und Leib. Dieselbe Macht haben die Könige, sie schaffen und vernichten ihre Untertanen, gebieten über Leben und Tod, richten in allen Dingen, sind niemand verantwortlich als Gott allein. Sie können mit ihren Untertanen handeln wie mit Schachpuppen, das Volk wie eine Münze erhöhen und herabsetzen. Sein Sohn Karl I. war in vielem sein Gegenteil. Klug, liebenswürdig, gesittet, ein vollendeter Kavalier und feinnerviger Förderer der Künste und Wissenschaften. Van Dyck hat den ganzen englischen Hof gemalt, den selbstbewussten eleganten König, die dekorative, träumerische Königin, die zarten, steifen Prinzessinnen, den anämischen, femininen Kronprinzen, eine vornehme, dekadente Welt in diskreten, absterbenden Farben. Aber Karl besaß eine schlechte Eigenschaft, die alle seine Guten aufwog. Er war nicht imstande, ein gerades Wort und eine gerade Handlung hervorzubringen. Nach ihm sind die noch heute beliebten King Charles-Hündchen benannt. Sehr blaublütige und sensitive, aber ziemlich falsche und eingebildete Geschöpfe. Einen ebensolchen Charakter besaß der König. Es war schlechterdings unmöglich, mit ihm zu verhandeln. Er hinterging und belog jedermann, hielt niemals, was er versprochen hatte, und verdrehte seine eigenen Worte ins Gegenteil. Er war so töricht zu glauben, es sei die beste Kampfmethode, alle Parteien zu täuschen, um dafür über alle zu herrschen. Es scheint, dass diese grundsätzliche Doppelzüngigkeit und Wortbrüchigkeit bei ihm nicht bloß in der erblichen Perfidie der Stuarts begründet war, sondern auch in der Überzeugung, der König stehe so hoch über seinen Untertanen, dass ihnen gegenüber alles erlaubt sei. So geriet er immer mehr in ein Netz von Finten und Widersprüchen und verlor schließlich das Vertrauen des ganzen Landes. Es ist aber trotzdem eine tendenziöse Unwahrheit demokratischer Geschichtsschreiber, wenn sie behaupten, seine Hinrichtung sei der Wille des Volkes gewesen. Sie erregte allgemeines Entsetzen und war überhaupt keine Hinrichtung, sondern ein politischer Mord, denn sie wurde von einer hierzu nicht befugten Jury ausgesprochen und auch von dieser nur unter Pression. Seine Situation war anfangs nichts weniger als ungünstig. Seine Thronbesteigung wurde von dem größten Teil der Bevölkerung mit Jubel begrüßt. Und auch als die Lage anfing, kritisch zu werden, hätte er sich durch eine einigermaßen vernünftige und eindeutige Politik leicht behaupten können. Die Majorität des Parlaments war stets auf der Seite der Monarchie, wenn auch nicht des Absolutismus. Und selbst beim niedrigen Volk genossen die Royalisten immer noch mehr Sympathien als die Independenten. Er versuchte aber sogleich, gegen und sogar ohne das Parlament zu regieren. Er machte zum leitenden Staatsmann den Grafen von Strafford, der, getreu seiner Devise "through", mit allen Mitteln der Rechtsbeugung und Gewalt die unumschränkte Despotie durchzusetzen suchte, und zum leitenden Kirchenmann den Erzbischof Laud, der bestrebt war, die anglikanische Kirche der römischen bis zur fast vollkommenen Identität anzunähern, was dem größten Teil der Engländer ein Gräuel war. Aber der Aufruhr brach nicht in England aus, sondern bei den Schotten. Durch den unklugen Versuch, die Lordsche Liturgie auch bei ihnen einzuführen, aufs Äußerste erbittert, schlossen sie den Covenant, einen Bund zum Schutze ihrer religiösen und politischen Freiheiten. Gegen sie sandte Karl ein Heer, das, da das misstrauische Parlament ihm kein Geld für Truppen bewilligen wollte, durch freiwillige Spenden der königlich Gesinnten aufgebracht worden war. Alsbald traten diesen, die die Kavaliere genannt wurden, im ganzen Lande die demokratischen Rundköpfe entgegen, anfänglich noch Anhänger einer durch das Parlament beschränkten und kontrollierten Monarchie, später immer mehr zur Republik geneigt. Der Bürgerkrieg war unvermeidlich geworden. Cromwell. Und nun reckt sich aus dem Dunkel die eherne Gestalt Cromwells, der an der Spitze seiner Eisenseiter wie ein Dampfpflug über das Land fegt und alles niederwirft. König und Volk, Hochkirche und Covenant, Oberhaus und Unterhaus, Iren und Schotten. Man kann nicht sagen, dass es während des Jahrzehnts seiner Regierung eine Partei gab, die ihm unbedingt anhing. Den Royalisten war er als Königsmörder verhasst, den Republikanern als Vergewaltiger des Parlaments, den Episkopalen als brutaler Fanatiker, den Independenten als lauer Kompromissler, den Großgrundbesitzern als Sozialrevolutionär, den Levelers als Schützer des Kapitals und allen zusammen als Diktator und Tyrann. Er stand vollkommen allein, weil er als genialer Politiker, der er war, überhaupt keinen bestimmten vorgefassten Standpunkt hatte, sondern immer nur den der jeweiligen Situation und Sache. Er passte nicht, wie alle die engen und kleinen Geister, die ihn umgaben, die Dinge sich, sondern sich den Dingen an. Mit einem Wort, er wusste immer, als Diplomat, als Organisator, als Stratege, worauf es ankam. Und das nahmen ihm die Menschen schrecklich übel. Aber er war in der glücklichen Lage, nicht viel danach fragen zu müssen. Denn durch diese ebenso einfache wie seltene Fähigkeit, mit gesundem Blick den Kern jeder Sache zu ergreifen, besiegte er alle. Und obgleich die Cromwell-Partei eigentlich nur aus ihm selbst bestand, hat er doch über drei Reiche mit einer Unumschränktheit geherrscht, wie sie kein Plantagenet des Mittelalters besessen hat. Großbritannien hat nur ein einziges Mal einem absoluten König gehorcht, dem Lord Protector Oliver Cromwell. Das hatte zunächst einen äußerlichen Grund. Er war der einzige Regent, der ein stehendes Heer besaß. Aber der wahre und innere Titel seiner Herrschaft beruhte nicht auf seiner Macht, sondern auf seinem Recht, einem ungeschriebenen, ungesetzlichen, von keinem Parlament feierlich anerkannten, durch keinen Volksvertrag verbrieften und doch dem gegründetsten, legitimsten, ja einzigen Recht auf Königtum. Er war der Stärkste, der Tapferste, der Weiseste, und wenn wir die Dinge von einem höheren Standpunkt betrachten als die demokratische Philistermoral, auch der sittlichste Mann seines Landes. Er selbst sagte von sich, er wolle der Nation dienen, not as a king, but as a constable. Aber ist ein guter Konnetabel nicht der beste König und sogar mehr als ein König? Dieser einfache Landvogt hat für sein Land mehr getan als die rabiatesten Lancasters und Yorks, die schlauesten Tudors, die stolzesten Stuarts. Er hat Ordnung in die ganze innere Verwaltung gebracht, Irland pazifiziert, die Handelstyrannei des gierigen Rivalen jenseits des Wassers zerbrochen, ein neues Calais gewonnen, eine der schönsten und reichsten Inseln Westindiens erobert und den festen Grund für die glänzende Zukunft gelegt, die England zur ersten Seemacht der Welt machen sollte. Ja, wir werden der Bedeutung Cromwells vielleicht am gerechtesten, wenn wir dem Wort Constable seinen heutigen Sinn beilegen. Er war nicht mehr und nicht weniger als der treue und unermüdliche energische und kluge Schutzmann seines Landes. Es ist eine alte historische Tradition, in Cromwell einen der größten Heuchler und Ränkeschmiede zu erblicken, die je gelebt haben, den Fürsten der Lügner. Demgegenüber behauptet sein großer Apologet Carlyle, er habe überhaupt niemals in seinem Leben gelogen. Im Grunde haben beide Auffassungen recht. Cromwell hatte in seinem Wesen eine Vorliebe für das Englisch Verzwickte, Doppelbodige, Hintergründige, für mehrdeutige, verklausulierte, absichtlich dunkle Reden und insofern etwas Gewundenes, Verfitztes, Verborgenes, aber sicherlich nichts Verlogenes. Die Position des Engländers zur Wahrheit ist eben, wie wir schon im ersten Buch bei der Betrachtung des Kant hervorgehoben haben, keine einfache und einsinnige und ergibt niemals eine reine Lösung. Das Verhältnis der einzelnen Nationen zur Realität ist überhaupt ein sehr ungleichartiges. Der Franzose benimmt sich zu ihr wie ein passionierter Liebhaber, der aber in seiner Blindheit sehr leicht zu betrügen ist. Der Deutsche behandelt sie wie ein grundehrlicher, aber etwas langweiliger und pedantischer Verlobter. Und der Engländer spielt ihr gegenüber dem brutalen Ehemann den Haustyrannen. Der genusssüchtige Franzose will nur das Angenehme, einerlei, ob es wahr oder falsch ist. Der biedere Deutsche will um jeden Preis die Wahrheit, ob sie angenehm oder unangenehm ist. Und der praktische Engländer dekretiert, dass das Angenehme wahr und das Unangenehme falsch ist. Lieber Erhard Stöbe, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, ich habe mich eigentlich jetzt erst wieder ein bisschen mit seiner Art Kulturgeschichte zu sehen beschäftigt. Und das war insofern ganz interessant. Das wäre mir wahrscheinlich vor Jahrzehnten noch nicht aufgefallen, weil solche Dinge werden im Laufe der Zeit deutlicher. Er ist schon sehr seiner Zeit verhaftet in seinem Denken. Das wird, je weiter das zurückliegt, desto deutlicher wird das. Nicht? Eben vor allem, wenn ich diese Passagen über Malerei bei ihm lese, ja, also wie er über Rembrandt denkt, das trifft sich ziemlich gut mit dem, was ein Zeitgenosse von ihm, ein damals sehr populärer Kunstschriftsteller, Julius Meyer-Gräfe, über Rembrandt geschrieben hat, ein ähnliches Bild von dieser Persönlichkeit entworfen. Ja, also dieses titanenhaft, einsam, ja, so irgendwie im Dunkeln sitzend, wobei man nicht vergessen darf, dass man damals einfach im Dunkel gesessen ist. Ja. Also diese Art der Lichtführung, die Maler wie Rembrandt geliebt haben, die hängt ja auch mit der naturalistischen, natürlichen Gegebenheit zusammen. Die Fenster waren eher immer hoch angesetzt und man hat die unteren Teile der großen Fenster dann meistens mit Jalousien oder also mit Spalletteln, mit Holzspalletteln zugemacht, sodass nur von oben her Licht kam und man war auf das Tageslicht angewiesen und dann gab es eben Kerzenlicht am Abend und das war eine ganz andere Qualität als unser Licht. Dennoch, wenn ich mich nicht irre, du weißt es natürlich viel, viel besser als ich, du bist ja selber Maler, ist die Behandlung des Lichts bei Rembrandt schon unterschiedlich zu seinen Vorgängern und Zeitgenossen? Das kommt nicht so sehr aus der Behandlung des Lichts, das kommt mehr aus der Art, wie er mit der Farbe umgeht. Im Prinzip ist die Art, wie Rembrandt denkt und arbeitet, von Caravaggio abhängig. Der große Unterschied ist der, dass Caravaggio und die Caravaggisten auf eine deutliche, lineare Zeichnung ausgegangen sind. Und obwohl Rembrandt, wie man weiß, ein ausgezeichneter Zeichner war, so hat er das nicht in der Form eingesetzt, sondern er hat die zeichnerisch deutlich begrenzte Form hat er in eine Fleckigkeit aufgelöst, je weiter sein Werk vorangeschritten ist. Das war schon ein großer Unterschied. Ja. Aber von der Grundstimmung ist er dem Caravaggismus nicht unähnlich, auch in der starken Reduzierung seiner Palette. Rembrandt ist nicht bunt. Ja. Man kann das reduzieren auf die erst einmal hauptsächlich auf die vier vorsokratischen Farben, schwarz, weiß, rot, gelb, und dann unter zeitweiser Hinzufügung von Blau. Ja, er hat aber nie ein helles, leuchtendes Blau verwendet, es war immer gedämpft, getrübt. Also Rembrandt ist nicht der große Solitär, diese Einzelfigur, als die Fritelle ihn darstellt. Als die Zeitfritels den Rembrandt empfinden. Nicht? Damals gibt es auch diese Schlagworte von vom Rembrandt-Deutschen und Rembrandt als Erzieher und so. Das ging durch die Kunstliteratur damals. Solitär war er schon auch deshalb nicht, weil er eine große Anzahl von Schülern um sich versammelt hat. Er hat eine Werkstätte betrieben. Ja, das hat zur Folge gehabt, dass er auch Bilder, die Schüler zum Teil gemacht haben, als Rembrandt signiert hat, weil er das zu verkaufen war. Ja, überhaupt etwas, was bei Fritel noch nicht herauskommt, das ist, dass es zu dieser Zeit einen sehr gut funktionierenden Kunsthandel gegeben hat in Holland. Ja, das war auch einer der Gründe dafür, weshalb es zu so Spezialisierungen kam. Also es gab Leute, die reine Landschafter waren, Leute, die reine Stilllebenmaler waren, reine Tiermaler waren und so weiter. Rembrandt war dann in der Hinsicht schon eher ein, was man heute einen Generalisten nennen würde. Nicht? Also er hat Landschaft, Komposition, Porträt, Stillleben, nicht unabhängiges Stillleben, aber integriert in Bilder, Stillleben gemalt. In der Hinsicht war er im Vergleich zu den kleinen Meistern, die spezialisiert waren, war er schon ein Titan. Ja. Und seine Art, mit dem Licht umzugehen, diese Fleckigkeit, die er entwickelt hat, also eben, dass das Licht in Flecken wiedergegeben wird und nicht als ein voll modellierter Körper, der wie die Abmalung einer Skulptur. Ja, das hat er aufgegeben. Ja. Dieses Skulpturale war noch im Caravaggismus sehr lebendig. Also er hat sowohl seine Vorbilder, auf denen er aufbaut, als auch seine Nachfolger gehabt. Ja, seine Nachfolger gehen bis ins 18. Jahrhundert hinein. Nicht? Also er stirbt 1669 und einer seiner späten Nachfolger, so Arte Helder, glaube ich, stirbt erst am Anfang des 18. Jahrhunderts. Also es wurde ziemlich lang weitergeführt, diese Schule. Also es ist gewissermaßen ein mystifiziertes Bild. Das ist ein mystifiziertes Bild, ja, man hat das gerne. Es ist natürlich leichter anzubringen, sozusagen, ja, und es reizt die Leute. Ja. In Realität ist er natürlich eine Summe aus allem. Ja. Er ist natürlich dann, das stimmt schon, im Laufe seines späteren Lebens ist er sehr, wie Fritel das auch nennt, sehr tief geworden in seiner Auffassung. Ja. Aber was Fritel auch noch nachbetet, was man damals gesagt hat, Rembrandt ist nicht in dem Sinn nicht arm gestorben, weil er nichts verdient hat, ja, sondern Rembrandt hat Konkurs gemacht. Ja, und er hat immer sehr gut verdient, ja, sonst hätte er auch die Werkstätte nicht betreiben können. Er hat einfach auch teuer gelebt. Er war ein Sammler, ja, hat also teure Sachen gesammelt aus dem Orient und sogar aus dem fernen Orient. Der hat, glaube ich, auch indische Miniaturen besessen und so. Es ist alles, was damals angeboten wurde auf dem Gebiet von Kunstgewerbe und Kunstproduktion, das hat ihn schon sehr interessiert. Das Fritelsche Bild von Rembrandt bedarf also der Korrektur. Wie sieht es mit der Verurteilung des Peter Paul Rubens aus? Verurteilung des Peter Paul Rubens würde heute wahrscheinlich auch niemand mehr unterschreiben. Fritel sieht da auch etwas nicht an dieser Gegenüberstellung von Rubens und Rembrandt. Erstens einmal, Rubens ist eine Generation älter. Ja, er ist 29 Jahre älter, 30 Jahre, sagt man, ist eine Generation. Ja. Und das hat auch zur Folge gehabt, Rubens hat noch der Malergeneration angehört, die nach Italien gegangen ist, um zu lernen. Ja. Die Zeitgenossen Rembrandts haben das zum geringsten Teil nur mehr getan. Aber also zur Zeit Rubens noch, war das durchaus üblich, dass man nach Italien gegangen ist. Und Rubens hat das frühe römische Barock in sich aufgesaugt. Also diese Maler, die nach dem Caravaggio kamen, also die Caracci und Stanzione und solche Leute, wo die Farbigkeit sich auch schon geändert hat. Nicht, dass man gesehen, es gab eine sozusagen laut gespielte Farbigkeit, wie Orgelklang, ja, und das dann zusammen mit der erstarkenden oder sich neu auf sich besinnenden katholischen Kirche, das hat es für ihn ausgemacht. Ja. Diese Bezeichnung, dass er der irreligiöseste Maler ist, das ist etwas schwierig. Ja. Rubens ist natürlich sehr, sehr kirchlich. Ja. Da müsste man dann aber sagen, dass die damalige Haltung der Kirche nicht in dieser Art von einer in sich gekehrten meditativen Religiosität war, wie man sie an Leuten wie Rembrandt zu erkennen glaubt. Das war ganz was anderes. Die Religiosität, die Rubens vorträgt, ist groß und triumphierend. Und im Gegensatz zu Rembrandt, der ja in einem kulturellen Umfeld war, wo die Kirche, obwohl es Kirchen gegeben hat, keine Aufträge vergeben hat, saß Rubens in einem kulturellen Umfeld, wo die Kirche weiterhin, so wie im Mittelalter noch, der große Auftraggeber war. Ja? Und dann noch dazu ist Rubens auch bei der weltlichen Macht gut angekommen und Rembrandt nicht sehr. Rembrandt hat nur kurze Zeit Aufträge von den Oraniers gehabt und dann haben sich bei den Oraniers auch mehr die Leute durchgesetzt, die also eher in die Richtung von Rubens tendiert haben, in ihrer künstlerischen Auffassung, weil das war repräsentativer. Ja. Rembrandt ist großartig, aber nicht repräsentativ. Ja. Man kann nicht angeben mit ihm. Es gibt diese berühmte Geschichte von den zwei Figuren, die ja von einem Bild abgeschnitten wurden, weil es nicht dorthin gepasst hat, wofür es gedacht war, die Stelle. Ich glaube, die Stadtwache ist das, oder? Bei Rembrandt. Ja, das ist kein Einzelschicksal. Das war damals der übliche Umgang mit Auftragsarbeiten auch an große Meister. Gegen sowas verwehrt man sich heute, ja, aber das war lange Zeit durchaus üblich, ja, dass man, darf nicht vergessen, die Hängung von Bildergalerien war bis Anfang 19. Jahrhundert, manchmal auch noch länger, ja, man hat sehr dicht gehängt. Ja, also man hat eine Wand gefüllt mit Bildern und dann versucht, in das Ganze eine Art Ordnung hineinzubringen. Und die war dann die einfachste Ordnung, das ist die Symmetrie. Ja, und wenn dann etwas in der Symmetrie nicht gepasst hat, dann hat man Gegenstücke, die keine waren, aber die man zu Gegenstücken machen wollte auf dieser symmetrischen Hängung, hat man dann korrigiert in ihrem Format. Also das war durchaus üblich, dass man eingegriffen hat in Werke von bedeutenden Leuten und da dran herumgeschnitten hat. Ja. War damals das Verhältnis zwischen Handwerk, Kunst, Handwerk und Kunst noch ein engeres? War das gleichwertiger, näher beieinander, auf einer Stufe? Es war nicht so auseinander diskutiert, ja, weil man sie auch mit der Definition von diesen Begriffen noch nicht so auseinandergesetzt hat. Es war niemand damit beschäftigt, hohe Kunst, bildende Kunst von sogenannter niederer Kunst, also von angewandter Kunst zu trennen. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Meine heutigen Studiogäste waren Dagmar Schwarz und Erhard Stöbe. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 14. Jänner 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.